Yeah, ich lass das Leben, ich lass das Leben Leben sein. Ich leb mein Leben, was? Ich leb mein Leben jederzeit. Jede Sache, die starten mich, gelingt mir nicht, weil irgendwas blockiert. Find's nicht aus, woran das liegt, mag was wirken, doch hab nicht mal irgendwas probiert. Eine Barriere, die ich nicht brauchen kann, oder irgendeine stärkere Gewalt. Hat alles keinen Sinn, ohne nachzudenken, geht nichts, erklärt's mir das einmal. Ist ein Niederschlag da, weißt du, nun fröhliche Menschen, sieh ich keine. Keine Kommunikation, er spült sich nichts mehr ab wie bei einem Hirnversagen. Bei der Geburt hab ich schon gemerkt, es liegt was in der Luft und na, das ist kein Nebelnamen. Und hab schon gewusst, irgendwann kommt der Tod zu mir vorbei, wie bei jeder Mann. Ich lass das Leben Leben sein, ich leb mein Leben jederzeit. Ja, das Leben sei bereit, denn das Leben zieht vorbei. Ich lass das Leben Leben sein, ich leb mein Leben jederzeit. Ja, das Leben sei bereit, denn das Leben zieht vorbei. Da liegt der Duft in der Luft und ich weiß nicht, was ist. Wie ein Wolkenbruch im Urlaub ist eine blöde Geschichte. Und über die Sache, ich seh leid auf, ich steh mitten in der Menge und sag Scheiß auf. Und jeder steht auf und applaudiert. Da jeder steht drauf, was jetzt passiert. Manchmal hilft's dir nix, nur dran zum Denken und zu überlegen und Zeit verschenken. Nur drüber reden und nix dagegen machen, aber nix riskieren und drüber schlafen. Ja, wenn man nix kapiert und keinen interessiert, kannst du ungeniert den Leid segieren. Man kann Zeit verlieren und nur heut kapieren, doch es ist einfacher zum Leben mit nur Scheiß im Hirn. Yeah, Zeit verlieren mit nur Scheiß im Hirn. Ich lass das Leben, Leben sein. Ich leb mein Leben jederzeit. Ja, das Leben sei bereit, denn das Leben zirkt vorbei. Ja, das Leben zirkt vorbei. Yeah. Ich lass das Leben Leben sein. Ich leb mein Leben jederzeit. Ja, das Leben sei bereit, denn das Leben zirkt vorbei.